Der Blick auf die Uhr, es ist 5:05. Hier ist das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan-Philipp Repp. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Ein blaues Band tragen als Zeichen der Solidarität mit Polizistinnen und Polizisten. Dazu ruft jetzt die Deutsche Polizeigewerkschaft auf, nach der tödlichen Attacke auf einen Polizisten in Mannheim. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Ein einfaches dunkelblaues Bändchen, getragen zum Beispiel an der Einkaufstasche, an der Jacke oder am Rucksack fürs Fitnessstudio. Das wünscht sich die Polizeigewerkschaft als deutschlandweites Zeichen der Trauer gegen immer mehr Gewalt gegenüber Einsatzkräften und Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Auch Polizisten sollen solche blauen Schleifen tragen. In dem Aufruf heißt es, wir wollen deutlich machen, dass schon lange jegliches Maß überschritten ist. Marc Wilhelm, Mannheim. Jeden Tag macht in Deutschland mehr als eine Apotheke dicht, zumindest statistisch gesehen. Die genaue Zahl sei 1,36, teilte das apothekeneigene Unternehmen Noventi mit. FFH-Reporterin Madeleine Gehrig. Die Apothekendichte in Deutschland ist damit mittlerweile schlechter als im europäischen Vergleich, sagt Noventi. Besonders betroffen die Städte. Hier seien die Kunden nicht so sehr an eine Apotheke vor Ort gebunden wie auf dem Land. Was also tun gegen das Apothekensterben? Eine Lösung wäre, das Honorar zu erhöhen, also das Geld, was die Apotheke pro verkauftem verschreibungspflichtigen Medikament tatsächlich bekommt. Dieses Honorar wurde schon seit Jahren nicht mehr erhöht. Gleichzeitig müssen die Apotheken inmitten der Inflation aber investieren, um digitaler zu werden. Diese Nachricht sorgt bei vielen Gießenern für Begeisterung. Gewerbetreibende dürften aber eher genervt sein. In der großen Fernwärmebaustelle in der Innenstadt wurde eine alte Festungsmauer gefunden. Die Ausgrabungen werden die Bauarbeiten jetzt verzögern. FFH-Reporterin Dominik Bund. Seit Anfang Mai ist der Seltersweg schon aufgerissen, damit die Stadtwerke dort Fernwärmeleitungen verlegen können. Jetzt der Sensationsfund. Durch die Baugrube verläuft die ehemalige Festungsmauer der Stadt aus den 1530er Jahren. Archäologen legen die Mauer gerade frei und bremsen damit die eigentlichen Bauarbeiten direkt in der Shoppingstraße vor den Geschäftseingängen aus. Fest steht, der Zeitplan, die Bauarbeiten bis zum Stadtfest im August abzuschließen, ist geplatzt. Dominik Bund, Gießen. Transfer-Coup für die Löwen Frankfurt. Die Hessen holen den Eishockey-Weltmeister und Olympiasieger Jussi Olkinura. Der 33-jährige finnische Torwart hat in Frankfurt einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Sportdirektor Julian Heinrizi sagt, Jussi ist ein absoluter Siegertyp. Mit ihm haben wir den Rückhalt im Tor, der für uns den Unterschied ausmachen kann. Und er macht den Unterschied aus beim FFH-Staupilot Tobias Radloff. Der kam aber auf der Überholspur. Vielen Dank, Jan-Philipp. Großartig. Ich bin begeistert. Gleich ist 20 Uhr. Apropos Überholspur. Wir sind auf den Straßen. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Frankfurt-Süd und Offenbacher Kreuz. Hier immer noch der Unfall. Wir haben hier ein bisschen stockenden Verkehr. A66 Frankfurt-Wiesbaden hat sich auch nichts getan. Immer noch 5 Kilometer Stau zwischen dem Nordwestkreuz, Frankfurt und Frankfurt-Höchst. Da gab es einen Unfall und es ist hier nur eine Spur frei. Allen unterwegs, gutes und sicheres Ankommen. FFH, das Wetter. Meistens trocken bei uns in Hessen. Im Süden kann es noch mal ein bisschen tröpfeln. Sonst die Nacht später oft auch richtig wolkenfrei. Und das bei 4 bis 10 Grad. Morgen ist in Sachen Regen gar nichts in Sicht. Stattdessen oft sonnig, vereinzelt etwas Dekograu. Und das bei maximal 23 Grad.